Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht eine Themennacht und das Thema heißt Tod im Urlaub. Seid ihr im Urlaub oder vielleicht auf Geschäftsreisen schon einmal mit dem Tod konfrontiert worden? In Form eines Unfalls, in Form einer kriminellen Handlung vielleicht oder eines Verbrechens? Wenn ihr mir darüber erzählen wollt, davon erzählen wollt, Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Tod im Urlaub. Habt ihr so etwas schon einmal erleben müssen, dass ihr einen nahen oder vielleicht sogar sehr nahen Menschen verloren habt während einer Reise, während einer Urlaubsreise oder vielleicht auch während einer Geschäftsreise? Die erste Anruferin heute Nacht ist Gabi und Gabi ist 40 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Gabi. Hallo Domian. Was genau hast du erlebt zu diesem Thema? Also mein Vater ist vor 8 Jahren im Urlaub verstorben. Die Sache war die, dass ich einen Anruf bekam von meinem Schwager. Und ich habe mich erst noch mit ihm unterhalten und dann sagt er, scheiße, und wurde ganz komisch. Und dann sagt er, ja, also der Vati ist heute um 12:30 ertrunken. Mhm. Wo war der Vater? In Tunesien. In Tunesien. Er ist mit meiner Mutter nach Tunesien gefahren und einen Tag vorher habe ich auch noch mit meinen Eltern gesprochen. Ja. Und ja. Wie genau ist es zu diesem Ertrinken gekommen? War er kein guter Schwimmer? Also mein Vater, der hat sehr spät schwimmen gelernt, aber er hat sich doch immer gerne im Flachen gehalten oder so. Und jetzt ging in Tunesien so eine, meine Mutter erklärte mir, dass so eine Schnur ins Wasser ging. Ja. Und er hat sich wohl auch in der Nähe dieser Schnur gehalten. Mhm. Er hat an dem Morgen noch gesagt, ihm wäre so heiß und er wollte sich jetzt ein bisschen abkühlen und ist wohl ins Meer schwimmen gegangen. Mhm. Und meine Mutter ist ins Hotel zurückgegangen. Mhm. Und dann haben 2 Engländer ihn rausgeholt, weil die haben gesehen, dass er wohl Geräusche gemacht hat und sind darauf aufmerksam geworden, dass er auch, sie haben noch was zappeln gesehen und haben sie ihn rausgezogen und an den Strand gebracht und meine Mutter wurde dann verständigt und sagte, er hatte schon die Totenfarbe. Das heißt, die Rettungsaktion kam dann leider zu spät von den Engländern. Die haben versucht, ihn gleich rauszuziehen, aber er muss wohl schon viel Wasser geschluckt haben. Hinterher haben auch die Ärzte gemeint, er hätte wahrscheinlich einen Herzanfall im Wasser gekriegt. Ach so, das heißt, dass er nicht allein ertrunken ist, weil er nicht mit den Strömungen oder so zurechtkam, sondern dass zudem auch noch ein organischer Vorfall dazu kam. Ja, wahrscheinlich. Also es gab keine Obduktion danach. Nein, das hat es nicht gegeben. Mhm. Ich habe aber schon viele Jahre vorher mal erlebt, dass wir mal zu Hause schwimmen gegangen sind und dann hat er auch so komische Töne gemacht und da ist er aber noch aus dem Wasser gekommen, hatte aber blaue Lippen und es kann möglich sein, dass das jetzt wieder der Fall war. Wie weit, deine Mutter wird das ja ungefähr wissen, wie weit war er denn rausgeschwommen, wie viele Meter, so ungefähr? Gleich 300 Meter, also nicht sehr weit. Naja, 300 ist schon, wenn man nicht so ganz fit ist und je nach Meer, wie das Meer so aufgewühlt ist und es kann schon weit sein. Wie alt ist dein Vater gewesen? Als 68. Der Urlaub war geplant für wie viele Wochen in Tunesien? Also sie wollten 3 Wochen da bleiben. Und an welchem Urlaubstag ist das passiert? Relativ am Anfang? Ja, relativ am Anfang. Meine Eltern haben mich dann noch angerufen und mir erzählt, dass sie gut angekommen wären. Und das ist am 3. Urlaubstag, glaube ich, ist das passiert. Ich stell's mir höllenmäßig vor, dann für den Angehörigen oder jetzt in dem Fall für deine Mutter, dann vor Ort zu sein, das alles zu organisieren. Wie ist das abgelaufen? Sie wird dir das sicher erzählt haben. Also es war eine Bekannte bei ihr. Mhm. Und die waren, irgendwie hatten die Reise gebucht, dass wenn was passieren würde, auch eine Überführung stattfinden sollte. Und meine Mutter war erst noch am Ort, weil sie ist ja auch mit in den ins Krankenhaus gefahren. Der Krankenwagen kam 1 Stunde, nachdem sie die überhaupt benachrichtigt haben. Da kam die erst 1 Stunde später. Da lag der verstorbene Vater 1 Stunde am Strand? Ja. eine Stunde lag der da rum und dann kam erst der Krankenwagen und dann haben sie alles zwar noch probiert, aber da war er natürlich schon tot. Naja, nur eine Stunde, wenn er vorher schon, das ist natürlich klar. Wie ging es denn dann weiter? Ich stelle mir das sehr kompliziert vor, auch mit den fremden Behörden, das alles zu regeln, die Überführung und so weiter. Ja, meine Mutter hat dann, also die Bekannte hat gesagt, also ich breche meinen Urlaub auch ab und ich fahre mit dir nach Hause. Also die ist jetzt bei ihr geblieben und dann hat sie halt mit ihr gesprochen und meine Mutter hat sich dann auch mit dieser Fluggesellschaft, also wo sie das gebucht haben, hat sie sich in Verbindung gesetzt. Mhm. Dann sind die wieder nach Deutschland gefahren. Das Ganze, also... Wie sind wieder nach Deutschland gefahren? Die sind ohne den Leichnam nach Deutschland gefahren? Ja, den haben sie nicht mitgekriegt. Wie? Warum nicht? Den haben sie nicht mitgekriegt, weil man gesagt hat, also da mussten... Also es ist so, wenn jemand im Urlaub verstirbt. Mhm. Ich weiß ja nicht, der hat eine Stunde da rumgelegen und Tunesien ist sehr heiß. Mein Vater ist in Zinksack gekommen dann. Und der ist verschweißt worden. Die durften den auch hier in Deutschland gar nicht mehr sehen. Welche Behörden waren da schuld? Die deutschen Behörden oder die tunesischen Behörden, dass er nicht direkt dann überführt werden konnte? Weißt du das? Das konnte meine Mutter nicht richtig nachvollziehen. Man hat ihr gesagt, dass sich jetzt die Fluggesellschaft, also wie lange diese Reisegesellschaft drum kümmern. Ja, wie lange hat das dann noch gedauert, bis er dann in Deutschland war? Also es war so, dass meine Mutter hat eine Nachricht bekommen, sie sollte nach Düsseldorf fahren und mein Vater käme mit und sie sind hingefahren und da hat man ihr gesagt, er ist nicht mitgekommen. Mhm. Dann konnte sie gerade wieder nach Hause fahren. Mhm. Wie lange hat das denn dann gedauert, bis er hier war? Zwei Wochen. Zwei Wochen hat es gedauert. Ja. Das stelle ich mir als für die Angehörigen auch super belastend vor, wenn so etwas schon passiert ist. Und dann weiß man, der Papa liegt da irgendwo in Tunesien, in irgendeiner Kühlbox vielleicht. Und man weiß gar nicht, wann er nun kommt und wann die Beerdigung vollzogen werden kann und so weiter. Das konnten die gar nicht richtig planen vorher mal. War das denn für dich damals, als du es gehört hast, nun ist es 8 Jahre schon her, hast du im ersten Moment gedacht, ich muss jetzt auch da runterfliegen und auch vor Ort irgendwie meiner Mutter helfen oder ihn mir nochmal anschauen oder so? Nein, also ich bin blind, ich kann sowieso nichts sehen. Ach so. Und also ich hätte meiner Mutter auch gar nicht helfen können. Also es hätte so Probleme gegeben, wenn ich da hätte runterfliegen wollen. Verstehe, natürlich unter den Bedingungen ist es da noch komplizierter. Ne? Und lass mich noch eine Sache fragen. Du hast gesagt, die haben eine Versicherung abgeschlossen für den Fall des Todes, dass eine Überführung stattfindet. Ja. Das macht man ja schon mal so ab und zu. Aber war da irgendwie, hast du im Nachhinein gedacht, dass die irgendwie so eine Ahnung auch, so eine Vorahnung vielleicht hatten, dass was schief gehen könnte? Oder war das einfach ganz obligatorisch, diese Versicherung abgeschlossen zu haben? Ja, also meine Eltern, die sind ja nun, mein Vater war 68 und meine Mutter 66 und sie haben sich vielleicht gedacht, naja, in dem Alter, man weiß nie, was passiert. Genau, und da machen wir das vorsorglich mal. Das Ganze liegt 8 Jahre zurück. Ja. Ich könnte mir dennoch vorstellen, dass du auch als Tochter oft an dieses doch sehr traurige und schlimme Ende deines Vaters denkst, obwohl es ja schon 8 Jahre vorbei ist. Es ist immer noch ganz furchtbar. Also ich darf manchmal überhaupt nicht dran denken. Ja. Es ist schrecklich einfach. Ich komme mit diesem Tod auch nicht zurecht und ich trauere immer noch um meinen Vater. Ja. Und ich habe auch schon mit Leuten gesprochen, mit einer Psychiatrin und habe gesagt, wie lange dauert das denn, bis man diese Trauer überwindet? Da sagt sie, mein Vater ist 13 Jahre tot und ich trauere immer noch um den. Ja. Aber es ist so, dass das Ganze ist 3 Wochen vor meinem Geburtstag passiert. Und da war ich natürlich auch fix und fertig. Natürlich, ja. Und jedes Jahr, also wenn sein Todestag ist, dann ist das immer wieder schlimm und auch so zwischendurch. Liebe Gabi, das war deine Geschichte zu unserem Thema heute Nacht, Tod im Urlaub. Ja. Ich wünsche dir, dass du mit der Trauer dennoch in irgendeiner absehbaren Zeit so ein wenig zur Beruhigung kommst und dass du ein wenig Frieden finden kannst. Ja, danke schön. Alles Gute von Herzen. Ja, auf Wiedersehen. Tschüss. Unser Thema heute nach Tod im Urlaub. Seid ihr im Urlaub mit dem Tod konfrontiert worden? Habt ihr einen Menschen, einen Angehörigen, einen geliebten Menschen im Urlaub oder vielleicht auf einer längeren Reise, auf einer Geschäftsreise verloren? Durch was auch immer, durch eine Krankheit, einen Unfall oder vielleicht auch durch ein Verbrechen? Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Dennis. Begrüße ich jetzt herzlich. Dennis ist 22 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Dennis. Was ist bei dir passiert? Also wir sind vor 2 Jahren mit einem Fußballverein nach Spanien gefahren. Mhm. Und sind dann auch kurzer Zeit auch mal ins Freibad gefahren. Was seid ihr gefahren? Ins Freibad. Ins Freibad. Genau. Nach dem Training sind wir halt ab und zu auch mal ins Freibad gefahren. Und also ihr wart nicht am Meer? Nee, haben wir nicht. Wo wart ihr genau in Spanien? In El Arenal. Mhm. Also Strand war da natürlich schon, aber wir sind da kaum gewesen. Ja. Mit einem anderen beschäftigt gewesen und wir sind halt ins Freibad gefahren und wo wir da angekommen sind, sind uns auch schon die Turmspringer aufgefallen, die auch ziemliche Grundsprünge gemacht haben. Turmspringer? Turmspringer, genau, richtig. Und haben wir halt erstmal auch zugeguckt und ein Freund von mir, Thomas, der ist dann halt auch hochgegangen auf den 10-Meter-Turm. Ist auch bei uns bekannt gewesen als Draufgänger. Draufgänger, richtig. Also war ein Fußballer oder ein ja, genau. Also aber kein professioneller oder auch kein Amateurspringer. Nein, ja. Amateurspringer nicht. Halt, da haben auch andere Jugendliche auch Grundsprünge gemacht, wie man halt so kennt. Und ja gut, hat er halt Anlauf genommen, was er normalerweise nicht durfte. Wie hoch war der Turm? Der war 10 Meter hoch. 10 Meter. Ja. Er hat dann halt Anlauf genommen und ist, ja, würde ich sagen, ein bisschen zu weit gesprungen und im Kopf aufgeschlagen. Also er ist gar nicht ins Wasser gefallen, sondern... Doch, er ist ins Wasser gefallen, mit dem Körper schon. Er ist halt nur mit dem Kopf auf die Kante geknallt, am Beckenrand. Habt ihr das gesehen? Hast du es gesehen? Ja, wir haben das also alle gesehen, die zugeguckt haben. Und ja, natürlich erstmal ein Riesenschock. Hingelaufen, geguckt und ja, da liegt der Mann natürlich nicht toll. Was habt ihr gesehen? Wie sah der Kopf aus? Ja, offen. Also durch den Aufprall ist der Kopf geplatzt, ganz aufgeplatzt? Oder? Nicht ganz aufgeplatzt, aber auf jeden Fall ein Riesenloch. Und ja, wir haben jetzt ein bisschen schwer noch zu sprechen. Und war er sofort tot? Er war sofort tot, wie wir halt später erfahren haben. Also Genickbruch sofort. Wenn man in so einer Situation ist, man ist eigentlich in toller Stimmung, ist in einem fremden Land, tolles Wetter und man geht schwimmen und macht Spaß, hat Spaß. Rafft man das im ersten Moment überhaupt, was da jetzt kapiert ist? Was da passiert ist? Hast du was kapiert in dem Moment? Nee, überhaupt nicht. Also erstmal, oh Gott, erstmal wie gesagt hingerannt und. Nerven am Ende und sofort der Bademeister reagiert und wurde auch sofort abgedeckt danach. Also da kam auf jeden Fall jede Hilfe zu spät. Habt ihr dann eure Reise, ihr Jungs, auch abgebrochen? Ja, haben wir abgebrochen. Wir sind am nächsten Tag abgereist. Ja. Habt ihr den Kollegen dann quasi gleich mitnehmen können? Oder wie ging das mit der Das ging eine Woche später, wurde er dann halt rübergebracht. Wie war danach die Stimme? Wie groß war die Gruppe? Wir waren insgesamt um die 25 Leute waren so wir. So viele. Ja, richtig. Wie habt ihr das in der Gruppe dann verarbeitet? Verarbeitet kann man gar nicht sagen. Wie seid ihr in der Gruppe damit umgegangen? An dem Abend des ersten Tages zum Beispiel. Wie sind wir da umgegangen? Wie gesagt, wir waren die meisten erstmal auch unter Schock natürlich. Viele haben geweint. Andere, kann man irgendwie gar nicht richtig beschreiben. Also baff, auf jeden Fall erstmal baff. Man muss das selber erstmal verarbeiten. Also mir wurde das auch erstmal tagüber erstmal richtig bewusst, was überhaupt passiert war. Und naja. Wie wart ihr runtergefahren? Mit dem Bus oder? Mit dem Bus sind wir runtergefahren. Das heißt also, es gab wahrscheinlich dann auch eine ganz beklemmende und bedrückende Rückfahrt im Bus. Oh ja, das auf jeden Fall. Wir haben uns natürlich gedacht, was sagen die Eltern und natürlich auch sofort benachrichtigt von unserem Führer und also, naja. Ihr wart sicher dann auch alle auf der Beerdigung? Wir waren alle auf der Beerdigung, ja. Wie hast du das noch in Erinnerung, wie hast du das wahrgenommen? Trauer, einfach nur Trauer. Man hat einen guten Freund verloren. Also ihr beide, du jetzt direkt und er, ihr wart auch ganz gut miteinander befreundet. Ja, befreundet, ich will sagen, vereinsmäßig. Also wir haben nichts privat unternommen, wir waren halt im Verein als gute Kollegen schon, ja. War das deine erste Konfrontation überhaupt in deinem Leben mit Tod? Tod nicht direkt, also ich habe schon mal gesehen, halt wie ein Motorradfahrer verunglückt ist. Aber das ist dann fremder, da hat man vielleicht dann noch eher eine Distanz als wenn jemand aus seinem eigenen Kreis dann stammt. Das will ich mal gar nicht sagen, also das hat mich auch schon ganz schön getroffen. Ah, ja. Das setzt schon ganz schön an den Nerven, weil wenn man das so sieht und man denkt, das kann man selber passieren, ja. Ja, natürlich, jede Stunde kann einem das passieren. Ja, richtig. Ich bin selber Autofahrer und natürlich erstmal riesen Respekt gehabt natürlich vom Autofahren und naja, aufgepasst. Schuld war er selbst, ne? Weil er zu viel Anlauf genommen hat. Weil er zu draufgängerisch war. Viel am Anlauf genommen und es ist nichts passiert. Ja, gut, aber wenn man nicht so geübt ist und sowas zum ersten Mal macht und 10 Meter, ich bin auch einmal im Leben von einem 10 Meter Turm gesprungen. Also das ist kein Pappenstiel, ne? Und ich bin nur so, habe mich quasi runterfallen lassen. Das war kein Sprung. Und das fand ich schon von Wahnsinn. Ja, und dann noch Anlauf. Und dann noch Anlauf, ja klar. Also ich habe nur fliegen sehen und dann zack, dann ist es schon passiert. Dann denkt man nur noch, oh Gott. Vor 2 Jahren war das, ne? Vor 2 Jahren, ja. Lieber Dennis, alles Gute. Danke für deinen Anruf. Alles klar. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Jetzt habe ich hier bei mir am Telefon den Daniel und Daniel ist 23 Jahre alt. Ja, morgen, Domian. Hallo Daniel. Und zwar, ich sag mal, das ist ja bei meinem Vorgänger gerade, ich sag mal, war das auch in Mallorca passiert, so. Ich sag mal, und zwar, ich sag mal, ich habe im Oktober 98, habe ich zu meinem Vater, von meinem Vater, ich sag mal, einen Urlaub geschenkt gekriegt. Ja. Also 2 Wochen, also vom 2.10., ich sag mal, über meinen Geburtstag, ich habe am 3.10. Geburtstag, ich sag mal, bis zum 16.10. Und dann bin ich morgens, ich sag mal, um 5 Uhr, ich sag mal, den 2. Oktober um 5 Uhr morgens, ich sag mal, von Hannover aus gestartet. Und dann genau, ich sag mal, das waren vier Plätze, ich sag mal, im Flugzeug, ich sag mal, und da habe ich direkt, ich sag mal, 2 jüngere Leute, ich sag mal, junge Leute, ich sag mal, kennengelernt. Ich sag mal, war mal der Michael und ich sag mal, seine Freundin. Also du bist alleine geflogen? Ich bin alleine. Du bist alleine geflogen. Hast diese Leute, hast ja gleich eine Bekanntschaft im Flugzeug gemacht mit einem Pärchen. Direkt, ich sag mal, im Flugzeug. Ich sag mal, war eine super Stimmung. Ich sag mal, und wir haben schon sofort Pläne gemacht, weil ich war ja auch alleine, weil der erste Urlaub, erste Mal, dass ich geflogen bin. So. Und ich sag mal, da haben wir direkt Pläne gemacht. Dann waren wir, ich sag mal, sind wir morgens um 7:30 sind wir in Spanien angekommen. Dann haben wir, ich sag mal, einen Tag später meinen Geburtstag gefeiert. Wir haben die ganzen, die knapp 2 Wochen, haben wir eigentlich komplett so jeden Abend so haben gefeiert. So. Ja. Von meinem Oberbayern und überall, ich sag mal, am Ballermann, ich sag mal, haben wir gefeiert. Gut. Und da haben wir uns ausgemacht, so für den letzten Abend, da machen wir nochmal was ganz Besonderes, so, da haben wir uns, erst gehen wir, ich sag mal, zum Ballermann, und danach, ich sag mal, wollten wir uns am Strand hinsetzen, ich sag mal, noch ein paar Bier trinken, ich sag mal, und wir hatten auch schon verdammt viel getrunken, so. Und dann war es ungefähr, ich sag mal, so 10:30, 11 Uhr ist es wohl gewesen, ich sag mal, da haben wir, das kam hier, so bei mir, so, einfach so aus dem Bauch aus, da habe ich gesagt, ich sag mal, lass uns doch mal schwimmen gehen. Also ihr drei wart da zusammen? Nee, ich sag mal, da war noch eine Bekannte von mir, da die hat in Fantanellas Playa in dem Hotel, ich sag mal, hat gejobbt. So. So, das war deine Idee, lass uns doch mal ein bisschen schwimmen gehen. Ihr hattet schon kräftig einen gezischt. Wir waren ganz schön, ich sag mal, schon ganz schön betrunken. Ja, und dann seid ihr schwimmen gegangen. Und dann sind wir, ich sag mal, alle Mann, ich sag mal, also 2 Kerl, ich sag mal, und 2 Mädchen, sind wir schwimmen gegangen. Und so nach einer halben Stunde sind wir zurückgegangen, weil ich dachte, ich sag mal, Michael, ich sag mal, der würde uns verarschen. So. Weil der war auf einmal nirgendwo mehr aufzufinden. Wir rumgelaufen, wir am Suchen und nach einer Stunde, ich sag mal, wir haben im Hotel überall sind wir gewesen. Und also man muss sich die Szene vorstellen, es war eine dunkle Nacht, da war wahrscheinlich sonst kaum jemand oder gar keiner am Strand. Ah, da liefen ein paar Leute so, einzelne Leute liefen da noch rum. Ihr seid rausgeschwommen, habt irgendwie Blödsinn gemacht und darüber den Michael irgendwie aus den Augen verloren. Ja. Und ihr dachtet, dass der vielleicht schon irgendwie alleine an Land gegangen ist oder im Hotel sich dann aufhält? Irgendso solche Gedanken gab es da. Ja, wir haben gedacht, der will uns verarschen. Ja. Er muss ein bisschen Angst anjagen oder was. Aber er war nicht an Land und er war auch nicht im Hotel. Nee, nirgendwo. Ich sag mal, dann haben wir die Polizei, ich sag mal, alarmiert. Aber ich sag mal, die haben großartig gar nichts gemacht. Weil ich sag mal, sowas, das habe ich damals nicht verstanden. Weil die Polizei, ich sag mal, die ist ab und zu mal, ich sag mal, den Strand hin und her gefahren. Haben auch mal ein bisschen hier mit der Taschenlampe, da habe ich immer geguckt, aber richtig unternommen was haben sie gar nicht. Vielleicht haben die euch gar nicht richtig ernst genommen, nach dem Motto, das sind irgendwelche Besoffenen, wer weiß, was die da reden und wo der andere Besoffene ist. Wie ging es denn weiter? Also ihr hattet in der Nacht die Polizei dann noch benachrichtigt und die haben sich ein bisschen umgeguckt und dann? Ja, und dann sollten wir erstmal wieder ins Hotel gehen, sollten wir da auf ein Zimmer warten. Also, weil ich musste ja meine Klamotten, die waren ja schon gepackt, weil ich am 16. sind wir am Nachmittag, sind wir so um 14.30 Uhr, sind wir, ging ja unser Flieger schon wieder zurück. Wann war euch denn klar oder auch dir klar? Ich meine, dann wird man ja wahrscheinlich auch relativ nüchtern wieder, wenn sowas passiert. Wann war dir denn klar, da ist wirklich jetzt was passiert? Da ist was Schlimmes irgendwie im Busch. Ja, ich sag mal, das kam so, ich sag mal, so ab 12:30, ich sag mal, wo wir im Hotel gesessen haben. Und ja, wo, wir haben über alles so gesprochen, ich sag mal, was überhaupt, ich sag mal, hätte schief gehen können, so an den Abend, aber... So, da kamen die ersten Gedanken der wirklichen Angst und Besorgnis. Was ist denn dann wirklich geschehen? Was habt ihr denn im Nachhinein erfahren? Was ist passiert mit Michael? Ja, ich sag mal, wir sind dann morgens, ich sag mal, sind wir letztes Mal wach geworden, sind wir rausgegangen so, nochmal am Strand gucken, ich sag mal, und dann... Ach, seid du da noch ihr seid noch schlafen gegangen? Ja, ich sag mal, was heißt schlafen? Ich sag mal, wenn man ziemlich besoffen war, ich sag mal, dann ist man irgendwann mal eingepennt. Ich sag mal, wir haben da im Hotelzimmer gesessen und ich sag mal, dann sind irgendwann, ich weiß ja, ob die anderen beiden, ich sag mal, da noch gepennt haben. Von der Fall, ich bin eingepennt. So. Gut, und was ist dann am Morgen geschehen am Strand? Da hab ich, ich sag mal, da waren sie mit Hubschrauber am Suchen und dann kam, wurde im Hotel, ich sag mal, das wurde auch schon verbreitet, ich sag mal, dass eine deutsche, also eine männliche Leiche, dass sie angeschwemmt worden war. Aber ich das heißt, der Hubschrauber ist aber erst in Aktion getreten, als die Leiche schon da lag. Die haben nicht aufgrund eurer Informationen rumgesucht, auch mit dem Hubschrauber, auch in der Nacht nicht. Nee, haben sie nicht. Mhm. Da war kein, ich sag mal, der Hubschrauber, der ist erst rübergeflogen, wo wirklich schon im Hotel gesagt worden ist, da ist eine männliche Leiche. Hast du ihn gesehen dann? Nee, ich sag mal, dass er das auch hundertprozentig gewesen ist, das habe ich erst erfahren, ich sag mal, weil ich bin dann um 14.30 Uhr nach Hause geflogen. Und ich sag mal, der Animateur von dem Fontanella Flyer da, von dem Hotel, ich sag mal, den kannten wir ganz gut, ich sag mal, weil meine Eltern, ich sag mal, die haben, das ist auch ein Deutscher, ich sag mal, die haben das, weil die da schon öfters in dem Hotel gewesen sind. Und also die haben das im Nachhinein, haben das dann bestätigt, dass er das ist. Ja, du warst aber auch befreundet mit seiner Freundin, ne? Ihr wart ja zusammen. Ja, auch flüchtig so. Ich sag mal, wie war das denn dann für Sie? Das muss doch für Sie da auch die Mega-Hölle gewesen sein. Ja, ich sag mal, die war auch. Die hat das alles, sag mal, die konnte das auch gar nicht glauben. So. Die war total geschockt, so alles. Und ich sag mal, die konnte das gar nicht für wahrnehmen. So. Mhm. Du bist dann so zurückgeflogen, wie es geplant war, an diesem Tag. Hast du mit dieser Frau, die ihren Freund verloren hat, nochmal Kontakt hinterher gehabt? 2 Wochen, ich sag mal, nach der Beerdigung hatte ich mal, weil die kam aus Hamburg, ich komme aus Hannover und... Du warst nicht auf der Beerdigung? Nee, das war im ganz also engen Familienkreise nur. Und ich sag mal, ich sag mal 2 Wochen oder 15 Tage besser gesagt, ich sag mal, aber das war eine krasse Sache, sag ich mal. Ich sag mal, sowas habe ich mein Leben noch nicht mehr mitgemacht. So. Ja. Und das ist wahrscheinlich eine ständige Erinnerung, wenn du immer jetzt an deinen wenn du Geburtstag hast, ne? Dass du an diese Sache 1998 zurückdenkst. Das kommt dann immer wieder hoch, auch Abende so, wenn man irgendwie mal feiert oder so. Ich sag mal, das hat auch ein Kollege, wo es noch so warm war, ich sag mal, wo wir irgendwie schwimmen gehen wollten und so. Ich sag mal, seitdem gehe ich auch, sobald es dunkel wird, auch noch immer mehr so ins Schwimmbad. Auch nicht irgendwie, auch wenn ich was getrunken habe oder so, dann... Verstehe. Gar nichts mehr so davon. Daniel, alles Gute dir und danke für deinen Anruf. Bitte, ich sag mal, könnte ich einmal, ich sag mal, die Steffi da einmal noch grüßen? Ja, mach mal. Ja, Steffi, ich sag mal, ich grüße dich, ich sag mal, und falls du das hören solltest, ich sag mal, Kopf hoch. Ach, Steffi ist die Freundin von Michael, der umgekommen ist. Okay, klar. Mach's gut, Daniel. Jo. Tschüss. Tschüss. Martin, 21 Jahre alt, guten Morgen. Hallo. Hallo, Martin. Hallo Domian, grüß dich. Oh, ich bin ganz aufgeregt. Zu dem Thema hast du angerufen, zu dem doch eigentlich sehr traurigen Thema, Tod im Urlaub. Das heißt, du hast irgend sowas auch erlebt, was ähnliches. Ja, genau. Wir haben vor 3 Jahren mit Freunden eine Kanufahrt geplant. Die ist auch im Sommer eingetreten, also wir sind gefahren. Wo? Wir wollten die Lahn runter. Hallo? Ja, wo seid ihr gefahren? Wir sind wir wollten die komplette Lahn runterfahren. Ach, die Lahn. Ich habe die Lahn verstanden. Die Lahn. Die Lahn mit dem Kanu. Wir sind 8 Leute gewesen. Das lief auch super. Wir sind die ersten 3 Tage eigentlich klasse vorangekommen. Und wir haben halt einen Freund dabei gehabt, der nicht gerade im Schwimmen hatte. Das heißt, nicht der Schlechteste, auch nicht der Beste. Aber, naja, zurückhaltend war er halt. Und wir haben abgemacht am vierten Tag, dass wir uns trennen, weil eine Gruppe einkaufen sollte und die andere Gruppe vorfahren sollte, schon den Zeltplatz fertig machen. Ja. So, und darunter war der Junge auch. Und ja, wie es eigentlich abgelaufen ist, haben wir eigentlich im Nachhinein nur erfahren. Und ja, ich weiß nicht, irgendwie, was wir mitbekommen haben, ist von einem Freund halt, dass die Isomatte ins Wasser geflogen ist, weil es halt sehr windig war an dem Tag auch. Mhm. Und die LAN-Unterwasserströmung hatte. Mhm. Und ja, ein Freund von mir muss hinterhergesprungen sein, hat sie auch rasch gekriegt. Mhm. Ich meine, wäre auch egal gewesen, wenn sie weg wäre, aber hat sie halt bekommen. Aber die Isomatte lag am Ufer. Am Ufer, genau. Am Ufer. Die waren am Aufbauen und Wind kam, haben versucht, alles festzuhalten und die Isomatte ist halt ins Wasser geflogen. Mhm. Reflexartig ist ein Freund von mir direkt hinterhergesprungen und der Andreas, so hieß er, ist auch reingesprungen und ja, hat wohl nicht gesehen, dass ein Freund von mir die Isomatte schon geschnappt hat und sich mit letzter Kraft irgendwie an Land gezogen hat und Andreas dann halt auch versucht hat, dann schnellstmöglich hinter der Matte her. Ja. Da die Land unter Wasserströmung hatte, hat so verschiedene Wurzeln, die unter Wasser halt gingen, beigeschwemmt. Ja, ja. Ja. Und mit dem Fuß hatte sich dann reingehakt und ist halt nicht mehr aufgetaucht. Ah, das heißt, er hat sich wirklich so voll, hat sich verklemmt quasi in so einem Wurzelgeflecht. Genau. Und das hat ihn quasi runtergezogen oder ist überschwemmt worden dann von den Wassermassen. Er hat, also da die LAN unter Wasserströmung hatten, muss er nach vorne gerissen worden sein. Mhm. Und ich meine, für jeden guten Kanufahrer ist es bekannt, eine Schwimmweste anzuziehen. Mhm. Er hat es nicht gehabt. Mhm. Ja gut, er war ja auch nicht am Kanufahren, er war ja an Land. Ja, aber er ist halt hinterhergesprungen und er ist die Zeit lang mit uns Kanu gefahren. Wir sind eigentlich fast jedes Mal auch beim Training dabei gewesen. Mhm. Aber wie du das jetzt gerade geschildert hast, hätte ja vielleicht sogar jemand, der ein guter Schwimmer ist, gar keine große Chance gehabt, wenn man sich da mit den Füßen verhakt und... Also sehr gute Chancen nicht. Mhm. Also selbst ein guter Schwimmer muss schon vorsichtig sein, wie er sich da in dem Wasser bewegt. Selbst wenn er diese Weste angehabt hätte, hätte ihm vielleicht auch nicht viel genutzt, wenn er nach unten gezogen wäre. Doch, sagen wir schon, da die Weste halt auf dem Wasser schwimmt, da es halt Styroporart ist und auf dem Wasser trägt. Also, ja gut, das verstehe ich schon, aber wenn man zu sehr sich verhakt unten und naja, wie auch immer, es ist dann geschehen. Da warst du aber nicht dabei. Nee, wir kamen eine halbe Stunde, nachdem halt alles passiert ist, kamen wir an und suchten den Andreas. Mhm. Andreas war nirgendwo aufzufinden. Wir dachten als Spaß, er hätte sich irgendwo hingesetzt. Ja, aber die anderen, die dabei waren, die müssen das doch gesehen haben, dass da... Das hat keiner mitbekommen, dass er reingesprungen hat. Ach so. Keiner von den dreien, die halt da noch waren, hat es mitbekommen, dass Andreas nachgesprungen ist. Ach so. Ich dachte, die hätten das auch gesehen und... Nee, keiner. Also ihr kamt dann an und die sagten, der Andreas ist weg. Ja, so war's. Ist halt aufgefallen, weil sein Zelt war nicht aufgebaut und wir waren alle dabei, halt auch sehr in Arbeit vertieft, weil es schnell gehen musste wegen dem Wind und wollten halt Essen machen und sahen, Andreas war mit seinem Zelt nicht vorangekommen und dann ist es uns aufgefallen, dass er gar nicht da war. Mhm. Wir haben den Zeltplatz abgesucht. Wie ist denn dann alles aufgeflogen und zutage getreten, was passiert ist? Wir haben bei der Polizei angerufen und hatten bei der Polizei dann mal nachgefragt, weil wir einen Jungen vermisst haben. Mhm. Aufgeflogen ist es daran, weil T-Shirts von ihm weiter unten die LAN abwärts gefunden worden sind. Nach wie vielen Stunden? Nach vier Stunden. Und wann hat man ihn gefunden? Viereinhalb Stunden später. Hast du ihn gesehen? Ich habe ihn gesehen. Wie sah er aus? Blau, aufgequollen, die Lungen voll Wasser. Mhm. Also da wie der Arzt gesagt hat, nachher hat es keine 10 Minuten gedauert. Mhm. Wie war dein Verhältnis zu ihm? Freundschaftlich, sehr freundschaftlich. Sagen wir. Wir haben viel zusammen unternommen. Ist das so eine ähnliche Geschichte wie gerade die von dem Fußballverein, die nach Spanien gefahren sind? Habt ihr dann eure Kanufahrt auch abgebrochen? Wir haben direkt abgebrochen. Wir haben zusammengepackt, wir haben die Eltern alarmiert. Die Eltern sind direkt nach Lila, also da, wo wir gezeltet haben, zum Zeltplatz hingekommen. Haben sich halt direkt mit dem Arzt in Verbindung gesetzt, mit der Polizeileitstelle. Und dann lief das alles intern da ab. Also es war klar, auf jeden Fall, dass es ein Unglück war. Da lag kein Fremdverschulden oder gar ein Verbrechen. Da lag gar kein Verschulden dazwischen. Ja, gar nicht. Nur als Sache, es fehlt irgendwo ein Teil. Als Freund, die Kanufahrten, die wir eigentlich wie geplant hatten damals, wollten wir eigentlich jährlich dann machen. Und seitdem haben wir auch gar kein Interesse mehr. Mhm. Hast du selbst auch Angst, jetzt so dich dem Wasser auszusetzen, nachdem du das erlebt und gesehen hast? Ich sag mal, Angst nicht, aber Respekt habe ich. Ich sage, wenn ich jetzt nochmal Kanu fahren würde, ich würde zwei Westen anziehen. Im besten wäre es so ein Thermoanzug, dass ich halt auf dem Wasser treiben könnte. Wie war das dann für dich oder auch für die anderen Kollegen? Aber wir beide unterhalten uns ja jetzt für dich als der Freund, der Andreas beerdigt wurde. Als Andreas beerdigt wurde, sage ich mal, die Stimmung war drückend. Es wollte jemand was sagen, dann ging es doch nicht, um halt keinen zu verletzen. Weil die einen hatten ein anderes Verhältnis, sage ich mal, wie ich zu ihm. Und diese Gefühle konnte man nicht halt direkt auf einmal alles ausdrücken. Ja, klar. Ging nicht. Ja. Schlimme Geschichten wie so ein schönes Unternehmen, so eine Urlaubsgeschichte, wo alle nur mit Freude daran denken, wie jäh das dann enden kann. Ne? Und dann das kann, ist traurig. Ja, ja. Dir auch danke für den Anruf, Martin. Nicht zu danken. Domian, eine Bitte. Ja. Darf ich vielleicht eine Autogrammkarte von dir haben? Ja, okay. Leg mal auf und wir rufen dich gleich nochmal an wegen der Adresse. Okay, alles danke. Gute. Tschüss. Tschüss. 1.32 Uhr und 26 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Nur 33 und 23 Sekunden, hier ist Radio 1 Live, das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht heißt unser Thema Tod im Urlaub. Seid ihr konfrontiert worden schon einmal im Urlaub oder auf einer Reise, einer Geschäftsreise mit dem Tod? Habt ihr einen Menschen, einen Freund, einen Verwandten oder einen Partner vielleicht sogar verloren auf einer solchen Reise durch ein Unglück, einen Unfall, durch ein Verbrechen unter Umständen? Wenn ihr mir darüber erzählen möchtet, das ist die Telefonnummer 0800 5678 111 oder ihr könnt auch faxen unter 0800 5678 110. Jetzt bin ich verbunden mit Thomas und Thomas ist 40 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Thomas. Was ist passiert bei dir? Ja, also bei mir ist es so gewesen, dass ich eigentlich selber Urlaub gemacht habe. Ich wollte eigentlich nur einen schönen Abend, einen Silvesterabend 89 in Berlin erleben und dann kam alles ganz anders. Also ich war in einem Restaurant und wir hatten uns gefreut darauf, dass wir also an der Mauer feiern können. Also die Mauer war auf und dann kam ich aus der Kneipe raus und da hat mich ein BMW überrollt. Das war mein Tod. So ungefähr. Aber Gott sei Dank nicht der wirkliche Tod. Naja, es war so, ich habe, wie kann man sagen, ein halbes Jahr im Koma gelegen und dann also, anderthalb Jahre lang war ich in verschiedenen Kliniken. Also 6 Monate Koma, das ist ja sechs Monate fast tot, ne? Ja, das war sehr, sehr krass. Und das Witzige an der Sache war, ich habe kurz, meine Mutter ist selber Ärztin und ich habe mal kurz davor, habe ich ihr gesagt, also wenn mal sowas passiert mit Koma und ich habe auch so einen Organspendeausweis und sowas, aber ich habe gesagt, wenn mal sowas passiert, nicht gleich den Stecker rausziehen, ich komme schon wieder. Oder so. Das war wie, naja. Wie kann man denn so weit gehen, dass man sagt, du warst klinisch tot? Ja, genau. Das, so weit war, so verletzt warst du. Dass man sagt, der ist klinisch, der ist tot. Ja. Also wirklich. Und man nicht mehr da. Mhm. bevor wir darüber weitersprechen, du kamst aus der Kneipe raus und dieses Auto hat dich einfach überfahren. Ja, und es waren Kinder. Wie, es waren Kinder? Kinder haben das Auto gefahren? Ja, genau. Das war Silvester 89 in Berlin, wie gesagt. Und wie, warum fahren Kinder mit einem Auto Silvester 89 durch Berlin? Nicht mit meinem Auto. Nein, mit einem Auto durch Berlin. Warum? Die Eltern haben das Auto stehen lassen. Ach. Ja. Und die Kinder haben sich so anderthalb Flaschen Tequila reingezogen und haben gedacht, jetzt machen wir eine Spritze durch Berlin oder so. Wie alt waren denn die Kinder oder der Fahrer? Derjenige, der gefahren ist, der war 16. Und du bist regelrecht überrollt worden von diesem, das Auto ist richtig über dich rübergefahren. Ja, und die sind dann an der Litfaßsäule stehen geblieben, also. Und der gefahren ist, ist auch schwer verletzt gewesen. Ja. Aber das an einem so schönen Tag, der eigentlich ja, schön genau, sein. Ja, genau, für mich war das, was das für mich, musst du dir so vorstellen, ich habe Schauspieler gelernt, am Max-Reinhardt-Seminar in Berlin, und das war eine schöne Zeit und wir wollten es ein bisschen feiern. Ja klar, Silvester, die Mauer auf, das war ein Glück. Das war und so. Und dann kommt das. Thomas, wie schwer warst du denn verletzt? Beschreib mal die Verletzungen. Sagen wir es mal so, sämtliche Beine und Arme und ich habe zwei gebrochene Rückenwirbel gehabt und einen angebrochenen Halswirbel. Aber daran kann ich mich auch nicht so genau erinnern, weil das liegt einfach daran, dass ich wirklich weg war. Ja. Kannst du dich erinnern? Du sagst, du hast 6 Monate im Koma gelegen. Kannst du dich an irgendetwas erinnern? Ich kann mich an viel erinnern. Also das Verrückte ist, das hört sich jetzt sehr kindisch an, also wenn ich das erzähle, weil ich habe eine Vision gehabt oder so. Ich habe das gesehen, wie das passiert. Also ich habe gesehen, wie die Ärzte gesagt haben, das war's jetzt so. Man hört ja auch so Geschichten, dass die Patienten dann erzählen, die haben das von oben so gesehen. Hast ja, du das genau, auch? Genau, so war das auch. Ja. War dir da bewusst, dass es um dich geht? Dieses grüne Tuch, das werde ich nie vergessen. Ja? Die haben ein grünes Tuch über meinen Kopf gelegt, ja. So, und damit war es ja sozusagen zu Ende. Und jetzt kommt das Schöne. Also für mich Schöne, nämlich, dass ich ich ging über diesen Regenbogen und am Ende dieses Regenbogens war ein Palast aus Licht oder aus Licht und ich war dort und dann als ich dort war, alle Türen waren offen, dann hörte ich eine Stimme so in mir drin, irgendwie, willkommen zu Hause, Tom. Das war so das, ja. Und ich habe mich niemals wohler gefühlt als in dieser Sekunde. Das muss ich dazu sagen, das war etwas sehr Schönes. Und war das so ein Hinübertreten in eine andere Welt? Hast du das so empfunden? Im Nachhinein kann ich das so sagen. Mhm. Also, aber du bist ja dann nicht in dieser Welt geblieben. Das war das Schöne. Ich habe einen Ruf oder einen Schrei gesagt oder so. Und ich habe dann eine Entscheidung treffen müssen und ich habe gesagt, nee, tut mir leid, also ich würde hier so wahnsinnig gerne bleiben, aber ich kann auch nicht. Ich habe noch was Wichtiges zu tun hier. Ja? Und bist wieder zurückgegangen. Und dann fing eigentlich der ganze Stress richtig an, so mit dass ich also wirklich im Gipsbett lag, so mit. Das wäre meine nächste Frage gewesen, als du aus dem Koma aufgewacht bist. Was empfindet man in den ersten, sag mal so, den ersten Sekunden, Minuten, wenn man so lange im Koma lag? Ja, das glaubst du mir jetzt nicht, Domian, aber das war das Erste, was ich als ich überhaupt wieder einigermaßen was gecheckt habe, habe ich die Krankenschwester gefragt, wie war die Party? Ja, weil du ja auch gar keine Zeit, du hattest ja auch gar kein Zeitempfinden, ne? Es hätte ja auch gestern Abend gewesen sein können, die Party. Genau. Und ich meinte jetzt eigentlich Silvester. Und dann hat er gesagt, wieso, du hast bald Geburtstag. Das ist Sommer. Und dieses halbe Jahr, oder fast mehr als ein halbes Jahr, das das war sowas, was mir gefehlt hat. Ne? Also 6 Monate Koma. Wie lange hast du dann noch im Krankenhaus gelegen, bis du raus... Also bis ich wieder ganz fett war, da, ich bin natürlich fett geworden in der Zwischenzeit und konnte meinen Job nicht mehr machen. Und aber also bis ich wieder so richtig mein Leben leben konnte, da hat es fast 2 Jahre gedauert. 2 Jahre. Ja. Bist du denn heute wieder eigentlich richtig hergestellt oder gibt es doch noch viele Also ich kann laufen, ich habe meine Beine, ich hab dann noch so ein Problem gekriegt, dass nämlich durch diesen Gips, den sie mir gelegt haben, haben meine Beine zu wenig, wie sagt man das, Mineralien und diese ganzen Spurenelemente gekriegt und ich hatte einen Morbus Sudeck 2. Grades und dann hieß es, also sie... Was heißt das? Ein Morbus Sudeck, kann ich dir ganz schwer erklären. Also die Beine waren auf jeden Fall irgendwie geschädigt danach. Ja, und da hieß es, sie müssen das amputieren und weg und... Aber das ist jetzt wieder in Ordnung, Gott sei Dank. Oder einigermaßen. Ja, ist auch schon lange her. Ja. Also 9, 8, 12 Jahre. Sag mal, Thomas, wenn man sowas Schlimmes erlebt hat und so wirklich haarscharf dem Tod von der Schippe gesprungen ist, was hat das für eine Veränderung in deinem Leben mit sich gezogen? Hatte es eine Veränderung? Hat und wie? Und welcher Art? Also es gibt mehrere. Es gibt, die eine Art ist die, dass ich gemerkt habe, dass ich mit meinem... Ich war also ein ziemlich erfolgreicher, junger Schauspieler, sagen wir es so. Ich habe sehr viel Kindertheater gemacht, hier in München und auch in Berlin. Ja. Und ich war schon sehr, sagen wir mal so, bei Regen könnte die Nase schon voll Wasser laufen, so ungefähr. Also du bist bescheidener geworden danach. Ja, das auch. Und ich vor allen Dingen... Ich denke einfach, dass ich für mich selber sagen kann, ich kann mitfühlen. Ja, das war vorher vielleicht nicht so. Und ein guter Effekt von all dem Unglück. Ne? Und vor allem, ich habe meinen Mann kennengelernt. Bitte? Ich habe meinen Mann kennengelernt. Also mit dem bin ich jetzt seit 11 Jahren zusammen. Also fast genauso lange. Ja. Und lieber Thomas, ich freue mich, dass du es überlebt hast und so gut überstanden hast. Und das war ja dann fast ein Tod im Urlaub. Insofern passt das auch in unser Thema natürlich rein. Ich wünsche dir alles Gute von Herzen. Ich danke dir. Bis irgendwann mal. Alles Gute. Ich wollte dir auch noch was sagen. Schickst du mir auch ein Autogramm? Ja, ihr Lieben, ich muss euch bitten, sonst haben wir jedes Mal so viel Zeitverlust mit dem Auto, mit den Autogrammwünschen. Das machen wir bei dir noch. Du legst gleich auf und wir schreiben deine Adresse auf. Ansonsten ruf doch bitte am Tage diese Nummer hier an, 0800 5678 111, und dann wird das erledigt. Okay. Alles klar. Thomas, tschüss. Ja, ciao. Osman, 24 Jahre alt, guten Morgen. Hallo. Hallo Osman. Ja. Bei dir ist auch was Schlimmes im Urlaub oder auf einer Reise passiert? Ja, im Urlaub. Also ich mache so gut wie jedes Jahr Urlaub in Istanbul. Und vor 3 Jahren war das ungefähr. Da war ich mit meiner Frau im Urlaub in Istanbul. Und das war das Jahr, wo das Erdbeben war. Und genau in dieser Nacht, das war so nachts um 3:10 Uhr, also am Morgen, sag ich mal. Ja. Da stand ich so am Fenster, weil ich nicht schlafen konnte, und habe mir so die Hauptstraße bei uns da angesehen, die zum Wasser führt, zum Hafen. Und habe mich dann hingelegt, und so nach 5 Minuten ungefähr, kurz bevor ich einschlief, ging es dann los. Und ich bin dann aufgesprungen, meine Frau aufgeweckt, und mein Vater war auch da, der war schon vor uns da. Also wir haben dort ein eigenes Haus, wo wir auch wohnen. Und wir sind wie jedermann dann runtergelaufen und im Endeffekt waren dann alle Leute draußen, und die Nacht haben wir dann am Strand verbracht. Ja, ich bin ganz so ein bisschen innerlich am Nachdenken. Istanbul selbst war doch gar nicht so sehr betroffen, oder? Nein, aber es gab in Istanbul, Avcılar heißt die Ecke, sehr viele Häuser. Ja. Sehr viele Häuser kaputt gegangen und sehr viele. viele Menschen gestorben. Ah, ja. Und es war sehr extrem. Also die ganzen Häuser, bei uns in der Ecke ist auch ein Haus, was neu gebaut wurde, ist auch... Also das war so eine Randzone von Istanbul. Das war nicht direkt... Das war die europäische Seite, war das. Das war also noch auf der europäischen Seite, nicht auf der anatolischen Seite. Mhm. Und alle, die ganze Elektrizität war weg und... Also es war wirklich sehr heftig. Ich habe sowas noch nie. Hast du denn jemanden verloren dort? Ich habe zum Glück keinen Bekannten verloren, absolut niemanden. Aber du bist konfrontiert worden dort mit dem Tod von Menschen. Ja, und zwar habe ich sofort an dem Tag habe ich meine Frau noch nach Deutschland geschickt und mein Vater wollte nicht zurück und mein Flug ging erst nach zwei Wochen. Ja. Und wir haben noch jeder wollte einfach weg, der dort im Urlaub war. Und das war auch gerade, sag ich mal, die Urlaubszeit, wo die ganzen Menschen da waren. Und ich konnte noch meine Frau wegschicken und bin dann dort geblieben, weil mein Vater nicht weg wollte. Mhm. Und in diesen zwei Wochen habe ich dann dort geholfen, weil ich gehört habe im Fernsehen, dass dort deutsche Suchtrupps waren und englische Ärzte, die halt Verständigungsprobleme hatten. Also du hast du richtig selbst Hand angelegt und hast die Leute auch ausgegraben und hast geholfen? Ich war 3 Tage dabei, danach haben sie uns dann auch schon weggeschickt, die wollten uns da gar nicht mehr haben, weil viele Leute sind da einfach so draufgestürzt, unprofessionell, wie wir, also jeder wollte helfen und es war einfach ein bisschen zu viel Hilfe, sag ich mal. Immerhin 3 Tage, was hast du in diesen, was war das Schlimmste, was du in diesen 3 Tagen gesehen hast? Das Schlimmste, man hat im ersten Moment, wo ich zum ersten Mal, also man hat versucht, jemanden rauszuziehen und da kamen dann halt nur Körperteile raus. Und das war erstmal der Schock für mich, aber danach, man macht irgendwie einfach weiter. Ich meine, ich weiß auch nicht, wie ich da weitergeholfen habe. Man hat die Leute so wegtransportiert, als ob das irgendwie vom Rind oder von irgendeinem anderen Tier das Fleisch wäre, weil man konnte nicht anders. Also du hast die Leichenteile, die Leichen dann auch rausgezogen und auf in ein Behältnis getan oder wo immer auch hin geschafft? Ja, man konnte auch nicht extrem helfen. Ich habe an einem Tag konnte ich, sag ich mal, helfen, indem ich Übersetzungshilfe geleistet habe im Krankenhaus. Mhm. Und das waren dann auch 3 Stunden ungefähr. Ja. Gab es da Zwischenfälle oder verliefen diese Rettungsaktionen, oder es waren ja keine Rettungsaktionen dann in dem Sinne mehr, verlief das glatt? Es war von den Leuten, die vom Ausland kamen, heißt von Deutschland, England, sehr professionell. Nur es gab einfach zu viele Menschen, die extrem helfen wollten und die konnte man irgendwie nicht weghalten. Und was bedeutet das? Was ist daraus entstanden? Gab es dann Tumulte noch? Oder? Ja, es gab auch Tumulte in der Hinsicht, da gab es Leute, die in diesen Situationen nun auch, sag ich mal, kriminell sind und dort die Leute, die verschüttet wurden, dann versuchen auszurauben. Und da war ein junger Mann, der war allerhöchstens 17, 18, sag ich mal. Mhm. Und der hat, den hat man erwischt beim Klauen, der soll sogar was sehr Extremes gemacht haben, heißt... die Frau soll bei Bewusstsein gewesen sein und weil er ihr die Armbänder nicht rausholen konnte, soll er ihr die Hand abgeschnitten haben. Und den haben sie vor meinen Augen dann dort gelünscht. Ich habe richtig gesehen, wie sie ihm, ich habe gesehen, wie sein Arm gebrochen wurde und danach war er verschwunden. Mhm. Und im Endeffekt habe ich dann nachher von meinem Cousin gehört, dass er tot ist. Und was er gemacht hat. Mhm. Und das war, sag ich mal, für mich, ich meine, ich habe viel Ärger mitgekriegt hier in Deutschland oder sonst wo, aber wie sie den dort so zugerichtet haben, was auch in dem Moment für mich total in Ordnung war. Ich wollte gerade fragen, man ist ja jetzt entsetzt, wenn man das so hört. Ich kann das auch verstehen, dass man in dem Moment, wenn man so emotionalisiert ist und wenn man gesehen hat, der hat einer lebenden, vielleicht schwerst verletzten Frau die Hand abgehackt, nur um an die Kette zu kommen, an das Arme, dass man das verstehen kann. Ja, in dem Moment ist man so, weil man sieht diese Leute, die dort leiden. Es gibt Kinder, die ihre Eltern verloren haben. Es gibt es gab dort zum Beispiel eine Familie, die kam aus Holland, eine türkische Familie, und die kam in der Nacht dorthin und nur eine kleine Tochter von denen hat überlebt. 7 Mitglieder waren tot. Und wenn man solche Geschichten hört und dann diese Menschen sieht, die so kalt sind und diese Leute. Unglaublich, unglaublich ist das. Da glaubt man in dem Moment, wenn man dort lebt, glaubt man wirklich, die verdienen nichts anderes. Und jeder aber ich höre aus deinen Worten, dass du aus der Distanz das natürlich nicht gut heißt, dass man das so. Ja, natürlich. Im Endeffekt denkt man dann drüber nach. Dieser Mensch lebt auch in komischen Verhältnissen, dass er so etwas tut, sagt man, im Nachhinein. Nur, wo ich auch zurückkam nach Deutschland, nach 2 Wochen, wo ich meinen Vater auch überredet habe, war ich auch immer noch so total komisch drauf. Ich wollte gerade sagen, Osman, wenn du da nur, du warst nur 3 Tage da, dann hast du aber auch richtig volle Kanne es abbekommen und gesehen und schlimmste Dinge gesehen, ne? Ja, natürlich. Nur in 3 Tagen. Ja, man. Da ermisst man ja erstmal, was so Helfer erleben, die vielleicht über Monate in Krisengebieten arbeiten. Ja. Das ist, ich habe sehr viele Freunde. Ich rede mit meinen Freunden, die sagen zum Beispiel, Deutschland ist schlecht in dieser Hinsicht, ich will zurück nach Türkei, ich will oder sonst irgendwo hin. Im Endeffekt ist mir nur klar gekommen, wie gut es mir wirklich geht. Weil ich sehe hier jeden Tag im Fernsehen, sag ich mal, Leute in Afrika oder sonst irgendwo. Man denkt nur drüber nach, aber ich habe dort Sachen erlebt, das macht einem richtig bewusst, erstens, wie klein ein einziger Mensch ist. Ich meine, es gibt genug Egoisten auf dieser Welt. Und wie gut wir hier wirklich leben. Weißt du, Osman, das ist so ein Gefühl, was ich habe früher auch mal so viel rumgenörgelt hier in Deutschland. Es hat mir dieses nicht gepasst und jenes nicht gepasst. Und als ich so die ersten Male in meinem Leben so in dritte Weltländer gefahren bin, da habe ich erst mal wertgeschätzt, in was für einem verdammt guten Land wir hier leben und wie gut es uns hier geht. Ja. Wir haben alles. Ja, alles. Und es ist alles da. Es ist Frieden. Es sind Krankenhäuser da. Wir haben eine ordentliche Justiz und so weiter. Ja, es gibt immer noch Leute, die kein Zuhause haben, wegen dem Erdbeben heute noch. Das muss man sich mal vorstellen. Glaube ich. Und dann, wie gesagt, ich kam hier hin und sah nur noch diese Talkshows, wo eine Frau da saß und gesagt hat, ich bin zu dick oder ich bin blonde Haare und ich konnte das irgendwie nicht verstehen. Verstehen Sie? Ich war die erste Zeit echt total. Es kommt einem so lächerlich vor, wenn die Leute dann über sowas reden. Ja, ne? Es ist einfach komisch und ich sah auch die eigenen Jugendlichen dort. Ich meine, ich verstehe die im Nachhinein schon, weil man lebt hier wirklich so in Saus und Braus, sag ich mal, dass man nur im Fernsehen das sieht und es eigentlich gar nicht realisiert, wie es dort abgeht, wie es wirklich in dem Moment ist. Ich freue mich, dass du durchgekommen bist und ich fand es interessant, mit dir gesprochen zu haben, Osman. Alles klar. Alles Gute. Wünsche ich dir auch. Dankeschön, auf Wiedersehen. Tschüss. Doris, 70 Jahre alt, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Doris. Ja, hier ist die Doris. Ich habe auch leider dazu etwas zu sagen. Ja. 1993 ist mein langjähriger Lebensgefährte auch am letzten Urlaubstag ertrunken in Mallorca, in Cantigafur. Und ich war auch mit am Strand, wollte bloß nicht mehr ins Wasser gehen, weil wir einen anderen Morgen abreisen wollten und ich frisch onduliert war und wollte nur nicht mein Haar nass machen und dann und mein Lebensgefährte ging eben ins Wasser, war ein guter Schwimmer, wir sind jedes Jahr ins Meer gefahren. Er wollte noch mal kurz vor der Abreise in den Bad nehmen. Ja, so Mittag so ungefähr um 2 Uhr, 14 Uhr. Ja. Und ich stehe dabei und er winkt wieder mal zurück und es war ein bisschen wellig schön, aber nicht so, dass man sagen konnte, man kommt nicht ins Wasser. Er war zwar alleine auf dieser Ecke, aber ein Stückchen weiter sah ich ja viele im Wasser. Und wie ich ihn nur eine ganze Weile beobachtete, habe ich gedacht, ach Gott, jetzt schwimmt er doch noch weiter raus, werde ich noch mal ein bisschen auf die Liege gehen und soll er noch ein bisschen schwimmen. Ja. Und dann war ich noch eine Viertelstunde drauf und denke, na, nun könnte er eigentlich kommen und gehe wieder zum Strand. Es ist ja bloß ein paar Meter gewesen, 7 Meter. Und ich sehe niemanden mehr und habe ich natürlich Angst bekommen. Bin gleich zur Bistro gegangen, die ein Stückchen hinter uns war, wo wir da öfter mal gesessen haben. Und die hatten auch gleich die Wacht da gerufen. Und ich sah auch das Schiff rumfahren und haben ihn gesucht. Die kamen dann so schnell, das war doch ja, so schnell. Ja, das war nicht weit weg. Aber in dem Moment ist man doch als Beobachterin in deinem Fall jetzt schon unter Schock, ne? Ach ja, ich habe da drin, ich habe gezittert. Ich zitter auch jetzt noch, sagen wir mal so. Ja. Aber sie haben eine halbe oder dreiviertel Stunde vielleicht gebraucht und haben ihn gefunden. Also oben geschwommen, ne? Ist er oben geschwommen und haben ihn gefunden. Dreiviertel Stunde später. Und haben ihm gesagt, dass er ertrunken ist. Mhm. Ne? Also das... Eine Dreiviertelstunde. Also das ist ja eigentlich eine kurze Zeit. Man denkt ja immer, die gehen unter oder was. Ja, ich bin auch gerade ganz erstaunt. Dass Also ist oben geschwommen und man hat es von Weitem, also vom Bistolan, die haben da wahrscheinlich ein bisschen besser gucken können. Die hatten vielleicht einen Feldstecher oder Sag mal, ist er ertrunken oder gab es auch irgendwie hat er einen Herzanfall? Nein, kein Herz. Nein, ist ertrunken. Wirklich ertrunken? Nein, ist ertrunken. Aber wie erklärst du dir das? Ja. Kann ich mir eigentlich nicht erklären. Ich kann mir das höchstens so erklären, dass er, wenn er weit rausgeschwommen ist, immer mit Schwimmflossen geschwommen ist. Mhm. Und so zwei Tage vorher ging da eine kaputt und da wollten wir keine neue mehr kaufen, weil wir gedacht haben, ach, wir fahren ja sowieso drei Tage später weg. Mhm. Und es könnte vielleicht daran liegen, dass er sich da zu viel zugemutet hat. Dass er vielleicht auch in Panik geraten ist, dass er dann irgendwie nicht mehr dachte, zurückzukommen. Ja, ich habe immer nur den Kopf noch gesehen und wusste ja nicht, schwimmt er jetzt von Rücken oder schwingt davor, ne? Mhm. Also das konnte ich dann nicht so sehen. Als sie ihn nach einer Dreiviertelstunde schon gefunden haben, haben sie ihn dann mit an den Strand gezogen? Sie haben ihn aufs Boot und ich bin dann da hingekommen. Das hat mich da jemand hingebracht, wo die angekommen sind mit dem Boot. Und da hätte ich ihn sehen dürfen. Ich habe es nicht gemacht. Ich habe gesagt, nein, das möchte ich nicht. In Erinnerung kam, er war 55 und hat es bei ihm auch so lange gedauert? Wir haben das gerade ja schon mal gehört, bis er dann überführt war, oder war das unkompliziert? Nein, ich würde sagen, es hat vielleicht eine Woche oder sechs, acht Tage, denn am 16. Oktober, das war am 29. Oktober passiert und am 16. November schon beerdigt worden. Was geht denn bloß in jemandem vor, in einem vor, jetzt in deinem Fall? Du fährst mit deinem Freund zusammen in Urlaub. Ja. Dieser Urlaub endet so grauenhaft und du sitzt irgendwann alleine im Flugzeug zurück nach Hause. Ja, ich hatte zufällig aber noch eine Bekannte damit, die mit uns mitgefahren ist, also eine Langjährige, mit der bin ich dann zurückgeflogen. Die wäre sonst gar nicht mit mir zusammengeflogen, aber die ist dann anstandshalber mitgekommen. Also Gott sei Dank hattest du da so ein bisschen Unterhaltung. Ja, aber wie ich erstmal ins Hotel kam, ich habe das ganze Hotel zusammengeschrien. Also vor Schreck und vor, weil ich meinen ersten Lebensgefährten, meinen ersten Mann auch schon durch einen Unfall verloren habe, durch einen Autounfall. Und da ist mir das doppelt so schwer. Diese Geschichte ist geschehen 1993, sagst du? 93, ja. Also ich muss immer noch dran denken. Das vergisst man nicht. Ja. Und das ist auch das Kurioseste, was ich dazu auch noch sagen wollte. Wenn wir mal über etwas gesprochen haben, über einen Tod oder über irgendwas, dann hat er immer gesagt, dass er mal aufs Meer hinausschwimmt und sich, also wenn er krank wäre, würde er aufs Meer hinausschwimmen und sich untergehen lassen. Aber er war ganz gesund. Er war ganz gesund. Es war keine Selbsttötung. Nein. Aber ist letztendlich das in Erfüllung gegangen, wie er sich den Tod gewünscht hat? Also ich muss sagen, und das hat mich auch sehr verwundert, dass sowas passiert, dass man das voraussagt, mal, wie man mal so sterben möchte. Sehr seltsam, sehr merkwürdig. Und wir hatten auch in diesem Jahr, weil das vorhin mal erwähnt wurde, das erste Mal eine Rundumversicherung gemacht. Wenn wir sonst gefahren sind, immer nur eine Krankenversicherung. Ist schon verrückt sowas. Und so richtig eine Rundum, so dass die Überführung mit drin war. Liebe Doris, jetzt muss ich Schluss machen. Die Sendung ist gleich zu Ende. Ich sage das schon. Alles Gute, auf Wiederhören. Aber ich bedanke mich ganz herzlich. Ja? Ich sehe sehr oft die Sendung. Tschüss. In der Technik Michael Jansen. Morgen sind wir nicht im Fernsehen. Tschüss.